Darius war ein leichtgläubiger Arier, so wie heute noch viele herumlaufen, und ein König, wie wir sie auch aus unserer Geschichte kennen. Ähnlich wie Hiram von Tyrus ließ er sich missbrauchen und unterstützte die Juden, ja er stiftete zum Andenken der Freundschaft zwischen ihm und Zerubabel den Orden vom Roten Kreuz. Das Rote Kreuz ist also nach freimaurerischer Ansicht das Zeichen, unter dem sich die Juden und die anderen Nationen finden sollen. Wir kennen die Brüder vom Roten Kreuz in der GLL von Deutschland, doch das nur nebenbei. Wir schließen hiermit die Wiedergabe der Erzählung von Salomo und Adoniram, Zerubabel und Nehemia und werden bei der Abstempelung zum künstlichen Juden sehen, welche Rolle die Ergänzung dort in ihrem kleinsten Einzelheit bis zur Glocke und Leuchte und zum Sarg oder Leichentuche Adonirams spielt. Auch den Tempel werden wir dabei in seinen Einzelheiten finden, die beiden Triumphsäulen der Vorhalle, Jakin und Boas, das Heilige, das Allerheiligste, Krone und Aaronstab, Teppich, Altar und Lichter, ferner auch die Geräte zum Bauen, Reißbrett, Winkelmaß und Zirkel, Senkblei und Wasserwaage, Kelle und Hammer, die sich in den höheren Graden deutlicher zu erkennen geben, sich in Dolch und Streitaxt wandeln, den Baukran als Galgen, Bausteine und noch andere schöne Dinge mehr. Im Othello-Orden tritt sogar der hohe Priester in höchst eigener Person auf. Das alles genügt nicht. Noch mehr soll der Freimaurer von Judentum zu schlucken bekommen. Die Freimaurerei verfährt dabei schon bei der Verquickung mit dem Alten Testament in erstaunlicher Gründlichkeit. Da ist Noah, der Stammvater der Menschen nach Adam. Mit ihm schloss der Gott der Juden seinen ersten Bund und bestätigte ihn durch das Erscheinen seines Bogens, des Regenbogens, 1. Mose 9, den wir bei der Abstempelung natürlich erst in den höheren Graden sehen werden. Von Noah wird unter dem Talmud noch weiter die Rede sein. Hier genügt der Hinweis, dass sich die Freimaurer auch Noachiden, Söhne des Noah, nennen. Natürlich dürfen auch die drei Patriarchen nicht fehlen. Jehova, in diesem Falle nach dem Bibeltext eigentlich El Shaddai, der Teufel, schloss sicherheitshalber auch mit Abram, darauf Abraham genannt, seinen Bund und verhieß ihm seinen Sohn, 1. Mose 17, von seiner freigeborenen Gemahlin Sarah. Isaak hieß später dieser Junge der erste Beschnittene. Abraham spielt besonders bei den Othellos in den Unterlagern eine große Rolle als opferwilliger Gastfreund und Prediger der Menschenliebe, die ja so weit ging, dass er seine eben genannte Gattin selbstverständlich für hohen Preis als seine Schwester ausgab und an einen Pharao verkuppelte. Nach dem Vorbilde des freigeborenen Isaak dürfen in der Freimaurerei nur freigeborene Männer Aufnahme finden. Dass in den Othellos auch Unfreigeborene aufgenommen werden, wie es Arbeiter und Frauen nach freimaurerischer Auffassung sind, ist schon erwähnt. Der dritte Patriarch gibt der Freimaurerei die Himmelsleiter, die den Freimaurer in das himmlische Gezelt führen soll. Tatsächlich aber hat die Himmelsleiter einen ganz anderen Sinn. Auf ihrer obersten Sprosse stehend verhieß einst Jehova dem dritten Patriarchen Jakob, dem Erbbetrüger, die Weltherrschaft, 1. Mose 28, 12-15. Bei dieser Gelegenheit bitte ich den Deutschen dringend, die gesamte Bibel, auch das Neue Testament, zu lesen, damit er weiß, was darin steht und ihn eigentlich gelehrt wird. Diese Bibelstelle lautet, und ihrer sollte sich jeder freie Deutsche und jeder freimaurerisch Gebundene erinnern, wenn er den Namen des Judengottes Jehova in den Mund nimmt. Zitat: Und dein Same soll werden wie der Staub auf Erden, der sich auf alles legt, überall eindringt, aber auch abgeschüttelt werden kann. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Abend, Morgen, Mitternacht und Mittag, und durch dich und deinen Samen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und ich will dich wieder herbringen in das Land. Zitat Ende. Noch wichtiger ist den Juden Moses aus dem Stamm Levi. Seine Bedeutung für die Freimaurerei besteht darin, dass er die Befehle Jehovas auf dem Sinai empfangen hat. Sie sind in der Bibel, die dadurch zu einer Urkunde der Freimaurerei wird, niedergelegt, aber auch im Talmud weitergegeben. Moses hat ferner den Tempelbau in Kanaan vorgesehen und genaue Weisungen für die Anfertigung der Krone des priesterlichen Königtums gegeben, in deren Stirnblatt, wie wir noch sehen werden, recht oft der Name Jehova eingetragen ist. 2. Mose 39,30. Moses schwingt auch den Stab unter dem Namen Aaronstab oder grünende Rute als Zeichen priesterlicher Weltherrschaft bekannt. 2. Mose 4, 4. Mose 17, Hebräer 9,4. Wir werden gleich davon hören. Der jüdische Bnei Bris-Orden macht deshalb Moses zum Ordenskönig. In den unteren Graden des Othello-Ordens ist er maßgebend. In taktvoller Rücksicht auf nichtjüdische Brüder wird diese Tatsache durch neutestamentarische Lehren und Kirchenbräuche verschleiert. Endlich nennen sich ja die Freimaurer Kinder der Witwe aus dem Stamme Naphtali. Naphtali ist ein Sohn des Erbbetrügers Jakob, gezeugt mit einer Magd seiner Gattin Rahel, 1. Mose 35, 25. Der Stamm lagerte im Norden, in Mitternacht, der Stiftshütte, 4. Mose 2, 25, 29, und der sterbende Moses hatte ihm, 5. Mose 33, 23, gesagt, Zitat, gegen Abend und gegen Mittag wird dein Besitz sein, Zitat Ende. An ihr eigenes Blut haben die künstlichen Juden, die Brüder Freimaurer, nicht mehr zu denken, aber auch nicht an Freiheit, denn wer als Enkel einer jüdischen Magd geboren ist, ist selbstverständlich Judenknecht.